Wie wir bereits in unseren früheren Sendungen kennengelernt haben, gibt es für die Ragas unserer Zeit unterschiedlichste Kombinationen von aufsteigenden und absteigenden Skalen, Arohana und Avaroa. Sie können aus 5, 6 oder 7 Hauptnoten bestehen. Damit uns der zentrale Begriff unserer heutigen Sendung, Niyasa, verständlich wird, benötigen wir zunächst seinen Gegenspieler, Graha. Mit Graha wird die Position einer Note beschrieben, genauer die Note, mit der eine Raga-Exposition begonnen werden muss. In der Ausgestaltung eines Ragas, die einem strengen Regelwerk unterworfen ist, hat jede Phrasierung einen Ausgangspunkt. Graha ist die Anfangsnote und Niyasa der Abschluss. Der Musiker kehrt am Ende einer melodischen Phrasierung zu einer bestimmten Note zurück, zu Niyasa. Im Sanskrit bedeutet Niyasa verweilen. Der Raga Mukkari, ein vollständiger Raga Sampurna mit allen 7 Hauptnoten, wird durch die 6. Stufe Da, Daivata, als Graha, als Anfangsnote für die Raga-Exposition definiert. Shiva Kamasundari in der Raga von Mukkari singt uns die herausragende Vokalistin der südindischen Klassik, Damal Krishna Swami Pattamal. In ganz Indien kennt man Pattamal durch unzählige Aufnahmen für den indischen Film. 1970 erhielt Pattamal die jährlich von der Madras Music Academy vergebene Auszeichnung Sangeeta Kalanidhish, Music Treasure of Art. Sie ist die höchste Auszeichnung der kanadischen Musik. Die CD 12 Sangeeta Kalanidhish Live at Music Academy Volume 1 wurde 1996 beim Label AVM Audio veröffentlicht. பவரோகம் அறவேறு மருந்தேது Yeah. கேளாயோ என் முறைகள், அம்ப கேளாயோ என் முறைகள், திருச்செவியில் கேளாயோ என் முறைகள், திருச்செவியில் கேளாயோ என் முறைகள், திருச்செவியில் கேளாயோ என் முறைகள். உயர் சாமகி தவி நோதினி ஓதும் உன் சோதனை கேளாயோ என் முறைகள். உயர் சாமகி தவி நோதினி ஓதும் உன் சோதனை தாழேனே Musiktheorien der vorchristlichen, der vedischen Zeit und des frühen Mittelalters Indiens hat der Musikwissenschaftler Pandit Vishnu Narayan Bhaktande ein modernes Klassifizierungsschema für die Ragas der nordindischen Klassik verfasst, das Tat-System. Bhaktande lebte von 1860 bis 1936. In seinem Tat-System sind neben der Anzahl von Noten in der aufsteigenden und absteigenden Skala wesentliche Merkmale für die 10 Hauptragas, aus denen sich alle Raga-Formen ableiten lassen, die betonte oder abgeschwächte Form einzelner Noten, Tifra und Komal, in der älteren Begriffsform als Vadi und Samvadi bekannt. Eine solche Gewichtung einer Note, einer Swara, wurde für die antiken Ragas mit dem Begriff Amsa umschrieben. Amsa ist in seiner Funktion vielfältig. Unter anderem ist es die Note, mit der der gesamtheitliche Charakter eines Ragas beschrieben wird, zum Beispiel in Form eines Ruhepols, als Nyasa Swara. Damit sind wir wieder bei der Funktion von Nyasa als Gegenpol zu Graha, mit der eine Raga-Exposition beginnen muss. Der Instrumentalist oder Sänger kehrt am Ende einer melodischen Phrasierung zu Nyasa als melodisches Zentrum zurück. Die Note Jeva übernimmt zwischen Graha und Nyasa die Funktion, dem Raga-Leben einzuhauchen. Die Abfolge ist also Graha, Jeva Swara und Nyasa Swara. Diese Balance und strikte Forderung ihrer Einhaltung ist wesentlicher Bestandteil der psychologischen Wirkung eines Ragas. Im Vergleich zur nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, spricht man in der südindischen, karnatischen Klassik den Jeva-Swaras eine größere Bedeutung zu. Es ist auch festzustellen, dass in den Musikschulen der indischen Klassik den Gharanas, die Nyasa-Swaras unterschiedlich gewichtet werden. Nicht alle Musikmaestros verfügen über die Kenntnis zu der Antike Indiens. Erfordert dieses Wissen ein tiefgehendes Studium der bedeutenden Raga-Kompositionen aus jener Zeit. Prasanna war der erste Musiker Südindiens, der neben Rock, Jazz und World Fusion die traditionelle Form der südindischen Klassik auf der elektrischen Gitarre spielte. Dieser Tausendsasser mit einem Diplom im Schiffsbau studierte auch klassische Komposition und Jazz an der berühmten Berklee School of Music. Rara Rajevalochana in der südindischen Raga-Form Mohanam ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1993. Sie wurde auf der CD Vibrant Aesthetics Guitar Meets Tavil beim Label Inreco in 1997 veröffentlicht. Die Jeva-Swaras, die Mohanam das Leben einhauchen, sind die dritte und sechste Stufe, Ga und Da. Der Grundton ist Sa, das entspricht dem C in der westlichen Notation. Ma auf der fünften und Ni auf der siebten Stufe entfallen. Prasanna wird in der typischen Formation der südindischen Klassik begleitet. Von Triplika Nishikar auf der Tavil, einer Fasstrommel, Supash Chandran auf dem Katam, eine Art Tonkrug, Ganesh Kumar auf der Kanchira und Raman auf der Maultrommel. Die Violine darf nicht fehlen. Sie wird gespielt von Sikil Bashkaran. Thank you.

Wir haben nun die Bedeutung von Yasa als Ruhepol im indischen Verständnis und als melodisches Zentrum eines Ragas kennengelernt. Laienhaft könnten wir auch von einer Art Pause in einem Raga, einer Stille sprechen. Nur auf den ersten Blick mag dies widersprüchlich erscheinen, dass ein tonloser Raum den melodischen Eindruck eines Ragas schärft und zum Verständnis für die Raga-Exposition beiträgt. Denken wir doch an das Prinzip von Spannung und Entspannung. Beides bedingt sich gegenseitig. Einen ähnlichen Begriff wie Vinyasa kennen wir in der westlichen Klassik. Es ist die Kadenz. Sie aber beginnt mit einer Ruhelage, mit der Tonika und schließt als Schlusswendung mit einer Dominantfunktion auf der fünften Stufe. Vinyasa ist quasi die Umkehrung einer Kadenz. Nun ist Vinyasa nicht gleich Vinyasa. Vinyasa bedient sich zur Erfüllung seiner Funktion auch weiterer Noten innerhalb der Raga-Skala. Als Apanyasa wird der Verbündete von Yasa eine Art Hilfsnote bezeichnet. Der Begriff Sanyasa begegnet uns in der indischen Philosophie, der Vedanta. Es ist die Kraft, durch die das Ego von seiner Individualität befreit wird, um Platz zu schaffen für eine höhere Realität, für eine positive Wahrheit. In der Musiktheorie der indischen Klassik ist Sanyasa die Gesangsform und ihr Abschluss einer Raga-Interpretation. Das Sanskrit liefert uns einen weiteren Begriff, Vinyasa. Es bedeutet verweilen auf besondere Weise. Im Yoga bedeutet Vinyasa Körperbewegungen mit speziellen Atemtechniken. In der indischen Klassik bezeichnet man mit Vinyasa eine spezifische Anordnung der Noten, vergleichbar der Schritte auf einem Pfad zum Gipfel eines Berges. Für das Verständnis von Sanyasa im Gesang stellen wir nun zwei Beispiele des Ragas Imone gegenüber. Instrumental auf der Sita und im direkten Anschluss im Gesang. Raga Imone ist einer der bedeutendsten Ragas der nordindischen Klassik. Er wird bereits 1570 beschrieben als Feudalherr in weißem Gewand mit einer Perlenkette auf einem glänzenden Löwenthron und einem königlichen Schirm. Man zählt Raga Imone aber nicht zu den antiken Ragas. Er wurde erst im späten 16. Jahrhundert populär. Diesen beliebten Raga findet man auch in der persischen Musik jener Zeit. Als Nyasaswara wird in Raga Imone die dritte Stufe Ga gespielt. Wir hören dazu den Sitar-Maestro Roshan Jamal Bhatia, der seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne zu Hause ist. Seine CD Roshan Jamal Bhatia Live wurde 2004 von Full Circle Arts veröffentlicht. Im direkten Anschluss die herausragende Meisterin Kishorya Monka mit dem Raga Imone im Khayal-Stil, einer modernen Gesangsform der Hindustani-Musik. Wie bereits mit Ashwini Bidedeshpande gehört. Amonka begann ihre künstlerische Laufbahn in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts als Playback-Sängerin für den indischen Film. Durch einen eigenen Kompositionsstil, der verschiedene Musikschulen kombiniert, hat sich diese temperamentvolle Sängerin hervorgetan. Ihre CD Samarpan, The Joy of Surrender, Die Freude des Verzichts, ist 2002 bei Music Today erschienen. Thank you.